Ja, genau. Also im Zuge des Umbaus des Hochschulwesens in der Bundesrepublik gibt es halt ganz viele Töpfe mittlerweile, die dazu da sind, um die Hochschule zu finanzieren. Das ist alles sehr undurchsichtig und sehr schwer zu verstehen. Ich nenne jetzt mal so ein paar zentrale Dinge. Und da gibt es zum Beispiel diese sogenannten QSL-Mittel. Die wurden eingeführt, nachdem auf Druck der Studierenden die Studiengebühren in Hessen abgeschafft wurden. Und das sind sogenannte qualitätssichernde Lehrsondermittel, die halt als Ersatz dienen. Und die sollten eigentlich durch Kommissionen vergeben werden, wo auch zur Hälfte Studierende drin sitzen und die nur zur Verbesserung der Lehre dienen, also eigentlich nur den Studis zugutekommen sollten und eben nicht in diese Grundfinanzierung reingehen sollte, die halt durch das Land gedeckt werden muss eigentlich. Das ist aber halt mittlerweile so, dass es eine feste Summe ist, die gesetzlich feststeht. Da gibt es ein Landesgesetz halt, die sich aber die halt relativ auf die Studierenden verteilt. Das heißt, umso mehr Studierende kommen, wie Wale das schon angedeutet hat, umso kleiner wird die Summe relativ. Und somit ist es Okay, also insgesamt. nicht, ja, ich verstehe. Also, wenn jetzt beispielsweise dieses Jahr 1000 Studierende mehr in der Uni Marburg eingeschrieben sind, heißt das noch nicht, dass die QSL-Mittel steigen, sondern die sind festgeschrieben für die Uni Marburg. Genau, die sind, also die 1000 Studierenden war schon eine sehr richtige Zahl. Das sind nämlich ziemlich genauso viele Studis, die in Marburg dieses Jahr mehr kamen. Und das ist erstens für die Uni Marburg festgeschrieben, diese gesamte QSL-Mittelsumme, als auch für die hessenweite Finanzierung. Das heißt, da insgesamt in Hessen viel mehr Studierende angenommen worden sind, ist auch die gesamte Summe für ganz Hessen viel, viel kleiner. Und somit lässt sich viel weniger finanzieren. Einmal auch durch diese QSL-Mittel für diese Sachen, die dadurch finanziert werden sollen, also die Lehre. Aber zweitens gibt es da halt noch eine andere Tendenz. Durch diese anderen Töpfe, die ich schon erwähnt habe, muss halt auch einiges finanziert werden. So gibt es zum Beispiel die Personalmittel auf Landesebene. Das sind halt ja, Gelder, die das Land für Professoren zum Beispiel und Landesangestellte bezahlt. Die sind aber auch nicht in einem ausreichenden Maße erhöht worden, da es eine Tariferhöhung gab, die das Land ausgehandelt hat, somit eigentlich auch das Land bezahlen müsste. Aber die haben nicht in ausreichendem Maße die Erhöhung zur Verfügung gestellt, sodass da wieder Gelder fehlen. Und es ist halt eine Tendenz dazu da, dass dann wieder diese QSL-Mittel genommen werden, um diese Löcher zu füllen, was eigentlich rechtmäßig nicht zulässig ist.